Erste, nachdem die Lade des Herrn 7 Monate im Gebiet der Philister gewesen war, zweite riefen die Philister ihre Priester und Wahrsager zusammen. Sie fragten, was sollen wir mit der Lade des Herrn tun? Sagt uns, wie wir sie an ihren Platz zurückbringen können. Dritter, sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israels wegschickt, dürft ihr sie nicht ohne ein Geschenk schicken. Ihr müsst ein Sühneopfer geben. Dann werdet ihr geheilt, und ihr werdet wissen, warum seine Hand euch nicht in Ruhe lässt. Vierter, sie fragten, was für ein Sühneopfer sollen wir ihm geben? Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse, entsprechend der Zahl der Fürsten der Philister. Denn dieselbe Plage betrifft euch und eure Fürsten. Fünfter, macht also Bilder von euren Beulen und von den Mäusen, die das Land zerstören. Gebt dem Gott Israels die Ehre, damit er vielleicht seine Hand nicht länger auf euch, eure Götter und euer Land legt. Sechster, warum wollt ihr so stur sein wie die Ägypter und der Pharao? Als Gott sie hart bestrafte, ließen sie das Volk Israel doch ziehen. Siebter, deshalb bereitet einen neuen Wagen vor und nehmt 2 Kühe, die Kälber säugen und noch kein Joch getragen haben. Spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber nach Hause zurück, weg von ihnen. Achter, dann nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Die goldenen Gegenstände, die ihr als Sühneopfer gegeben habt, legt in eine kleine Kiste daneben. Lasst sie dann ihren Weg gehen. Neunter, beobachtet genau, wenn die Lade den Weg nach Bet-Schemes nimmt, dann hat Gott uns dieses große Unglück geschickt. Wenn nicht, dann wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern dass es Zufall war. Zehnter, die Leute taten, was man ihnen gesagt hatte, sie nahmen 2 säugende Kühe, spannten sie an den Wagen und hielten ihre Kälber zu Hause zurück. Elfter, dann stellten sie die Lade des Herrn auf den Wagen, zusammen mit der kleinen Kiste, in der die goldenen Mäuse und die Bilder der Beulen waren. Zwölfter, die Kühe liefen direkt auf dem Weg nach Bet-Schemes. Sie gingen die ganze Zeit auf der Straße, brüllten ununterbrochen und bogen weder nach rechts noch nach links ab. Die Fürsten der Philister folgten ihnen bis zur Grenze von Bet-Schemes. 13. Die Leute von Bet-Schemes ernteten gerade Weizen im Tal. Als sie aufblickten und die Lade sahen, freuten sie sich sehr über ihre Ankunft. 14. Als der Wagen auf dem Feld von Josua in Bet-Schemes ankam, blieb er dort stehen, wo ein großer Stein lag. Sie zerlegten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn als Brandopfer. 15. Die Leviten nahmen die Lade des Herrn und die kleine Kiste mit den goldenen Gegenständen herunter und stellten sie auf den großen Stein. Die Leute von Bet-Schemes brachten an diesem Tag Brandopfer und Schlachtopfer für den Herrn dar. 16. Die 5 Fürsten der Philister sahen alles und kehrten noch am selben Tag nach Ekron zurück. 17. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühneopfer gaben, eine für Aschdod, eine für Gaza, eine für Aschkelon, eine für Gad und eine für Ekron. 18. Dazu kamen die goldenen Mäuse, entsprechend der Zahl aller Städte und Dörfer der Philister, die zu den 5 Fürsten gehörten. Der große Stein, auf den sie die Lade des Herrn stellten, ist bis heute ein Zeichen auf dem Feld von Josua in Bet-Schemes. 19. Aber die Leute von Bet-Schemes, besonders die Söhne Jechenjas, schauten in die Lade des Herrn. Deshalb tötete Gott 70 Männer von ihnen. Das Volk trauerte, weil der Herr eine so große Katastrophe unter ihnen angerichtet hatte. 20. Die Leute von Bet-Schemes riefen, wer kann in der Nähe des Herrn, dieses heiligen Gottes, leben? Zu wem soll die Lade jetzt von uns gehen? 21. Deshalb schickten sie Boten zu den Einwohnern von Kirjat Jerim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt und holt sie zu euch.